Champagner und Kaviar, Noten aus Bulgarien. Hey, Rover im Land Rover, denn ich bin Killi. Und am Sitz leere Tilly auf den 9er Milli. Gramm für Gramm zünde einer nach der anderen an. Und frag mich, warum hab ich damit angefangen? Das hier sind die letzten Patronen. Vielleicht kommen die Engel mich schon. Ra, es ist wie David gegen Goliath. Nur ich zu Lucifer im Wald auf Astoria. 6 Uhr, die Sonne geht auf. Bitte, dass ich den Verstand nicht verliere. Lieber Gott, ich komm hier nicht raus. Fühle nichts, kein Hass, keine Liebe. Von Kopf bis Fuß in Louis Vuitton. Alle rufen ja, Habibi.